viel davon. Und ich frage mich, wann hat mein Leben eigentlich begonnen? Hat schon begonnen. Was mag alles kommen? Wie wird's weitergehen? Die Antworten darauf kann ich schon lange sehen. Alles, was einst aufblüht, wird auch eins vergehen. War ein langer Weg, mir das auch einzugestehen. Denn viel zitierte Phrasen sind innerlich wohl schon korrekt. Denn unter feinstem Rasen liegt profaner Dreck. Die Zeit, sie ist begrenzt hier, läuft unaufhörlich mir davon. Und ich frage mich, wann hat mein Leben eigentlich begonnen? Lass den Drachen steigen, spür den kalten Wind. Was du einst gefühlt hast, fühlt nun auch dein Kind. Tief in deinem Herzen ist es heimlich warm. Sieh die Augen deines Kindes, nimm es in den Arm. Viel zitierte Phrasen sind innerlich schon oft korrekt. Doch hinter der Fassade ist noch mehr versteckt. Die Zeit, sie ist